Kundgabe 6634, empfangen durch Bertha Dudde am 2.9.1956. Schöpfungslose Räume. Die Liebe zu dem Unerlösten ist es, die der gesamten Schöpfung zugrunde liegt, die sie erstehen ließ und ihr Bestehen sichert. Und diese Liebe nimmt kein Ende, weshalb es also auch kein Beenden oder Aufhören irdischer Schöpfungen geben wird, bevor nicht alles Gebundene und darum unglückselige Geistige erlöst ist. Sichtbare Schöpfungen nur beweisen euch mein Wirken, denn die geistigen Schöpfungen vermöget ihr Menschen nicht zu sehen. Aber diese geistigen Schöpfungen dienen gleichfalls dem Geistigen zur Vollendung, was euch aber noch unverständlich ist, solange ihr unvollkommene Bewohner der Erde seid. Doch auch diese geistigen Schöpfungen ließ meine Liebe erstehen, weil sie außer ihrem Zweck, zu höherer Vollkommenheit zu führen, auch noch zur Beglückung der Wesen beitragen, die schon Licht und Kraft von mir entgegennehmen dürfen und diese nun schöpferisch verwenden dürfen in meinem Willen. Mein Walten und Wirken ist ständige Liebeausstrahlung und ihre zweckmäßige Bestimmung. Wo Liebe und Weisheit ungehindert wirken können, dort müssen auch die wunderbarsten Schöpfungen erstehen und wieder zur Beglückung dienen, dem Wesenhaften, das einst geschaffen wurde mit Empfindungs- und Beurteilungsvermögen, so dass ihm von mir erzeugte Liebewerke unbeschreibliche Seligkeiten bereiten müssen. Ich kann aber diese Seligkeiten nicht den Wesen schenken, die sich ihrer Vollkommenheit begaben oder sie noch nicht erreicht haben, die ich aber doch unendlich liebe. Und so suche ich, sie vorerst so zu gestalten, dass sie sich einreihen können in die Schar der glückseligen Geister und schaffe darum ständig neue Schöpfungen, die ihrem Reifegrad entsprechen, deren Aufgabe es aber ist, jene Reife zu erhöhen. Und also ist die irdische Schöpfung auf endlose Zeiten hinaus gesichert, weil es noch endlos viel Geistiges gibt, das solche Schöpfungen benötigt zum Ausreifen, zur Rückkehr, zur Vollkommenheit, die es einst freiwillig hingab. Und sind die irdischen Schöpfungen durchwandert, wenn auch mit nur geringem Erfolg, dann wird das noch unvollkommene geistigen Schöpfungen zugeführt. Und auch nun sorget meine unendliche Liebe dafür, dass eine Fortentwicklung möglich ist, wenn auch in ganz anderer Weise, als auf dieser Erde es geschehen konnte. Ich überlasse kein Wesen seinem Schicksal, denn ich habe unzählige Ausreifungsmöglichkeiten geschaffen in meiner Liebessehnsucht nach dem von mir einst abgefallenen Geistigen. Und selbst der größte Widerstand ist mir nur erhöhter Antrieb zu schöpferischer Tätigkeit, weil ich dadurch meiner Liebe Ausdruck geben kann, die meinen Geschöpfen immer und ewig gilt. Doch die Liebe zwingt niemals, und sie lässet darum auch dem Wesenhaften unbeschränkte Freiheit, aber sie ist so stark, dass sie unaufhörlich das Wesen zieht. Und solange irdische Schöpfungswerke bestehen, beweise ich meine Liebe, weil diese dem einst Gefallenen dienen zur Rückkehr zu mir. Doch auch diese meine übergroße Liebe kann auf Abwehr stoßen, und es können Schöpfungen durchwandert werden, ohne den geringsten Erfolg. Dann kann es möglich sein, dass dieses noch völlig widersetzliche Geistige kein Schöpfungswerk, weder irdische noch geistige, sichten kann, dass es in völliger Leere, in endlos weiten Räumen sich befindet, wo es völlig auf sich selbst angewiesen ist, wo nichts ihm Leben oder Liebe beweiset, und es doch seiner selbst bewusst ist zu endloser Qual. Dieser Zustand des Schöpfungslosen ist das furchtbarste Los, das einer Seele beschieden sein kann, die jegliche Schöpfung ungenützt ließ zu geistiger Fortbildung, die auch aus ihrem Erdendasein keinen Nutzen zog, die sich aus dem Nichts hervorgegangen wähnte und auch glaubte, in ein Nichts zurückzuversinken nach ihrem Leibestode. Und doch ist auch dieser Zustand für die Seele ein liebender Erbarmungsakt, denn auch er währet nicht ewig. Er bereitet aber die Seele so zu, dass sie voller Erstaunen und Dankbarkeit die ersten Schöpfungen wieder betrachtet, die meine Liebe vor ihren Augen nun erstehen lässet. Und nun kann im geistigen Reich die Fortentwicklung einsetzen, die sie auf Erden unterlassen hat. Und meine Schöpfungen, ob geistiger oder irdischer Art, werden nach endloser Zeit doch die Vervollkommnung zu Wege bringen, weil niemals meine Liebe aufhöret, dem Unerlösten Hilfe zu leisten, bis ich es einmal werde beglücken können mit meiner Liebe, bis es diese ohne jeglichen Widerstand annimmt und also die Rückkehr zu mir im freien Willen vollzogen hat. Amen.